Die Gratulationsdelegation der Japan Koreaner für Feierlichkeiten zum 68. Gründungstag der DEVJK unter Leitung von Gu Dae-suk, Vorsitzendem der Bildungsgesellschaft der Japan Koreaner, die am 6. September mit einer Maschine in Pyongyang eintraf, lehrte an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumenstrauße nieder und verneigte sich davor.